Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Damit wäre mein Vorspruch in Hochdeutsch auch schon am Ende. Und ich kann das Wort weitergeben an den Herrn Adolf Techtmeier aus dem lieblichen Ruhrgebiet. Das ist er hier mit die Kappe, ne? Also, auch nochmal, ne? Ja, ja. Guten Abend allerseits, ne? Und ich darf überhaupt erstmal hinsetzen. Sie, ich habe in der letzten Zeit noch so mal Lässe mit den Knien. Ah, Junge, ich lasse auch die Kappe auf. Heute Abend, ich habe auch noch schwer Last mit den Ohren. Ja, aber was der Herr jetzt gerade schon mal so ein bisschen andeutete, von meinem letzten Urlaub. Wir waren ja dieses Jahr nicht verreist gewesen, weil unser Onkel Heinrich war ganz plötzlich krank geworden und meinte unserer Mama, oh nee, das könnten wir doch nicht machen. Wir liegen irgendwo schön in der Sonne, in Strandkorb und Onkel Heinrich in Sterben. Und wenn man denn so braun gebrannt auf der Beerdigung antanzt, nicht, dass man vielleicht sogar schämen müsste. Ein selber geht es so gut und Onkel Heinrich geht es ja gar nicht mehr. Und sind wir denn zu Hause geblieben? Außerdem weiß ich von der Gertrud, das ist doch meine Schwippschwägerin, dass der Onkel Heinrich noch irgendwo in der Wohnung ein Testament verstochen hat. Ja, der ist so ein Schlickefänger, sagt vorher nicht, was los ist. Ich meine nicht, dass ich hinter Geld her wäre, hinter diesen schnöden Mammon, das soll man ja auch nicht, aber der Onkel Heinrich hat auch noch ein Grundstück in Sauerland unten. Und das war mir dann doch dieser Urlaub wert. Ja, gucken Sie mal, ich habe 6 Schwägers. Und wer in so einen Fall als Erster in der Wohnung kommt, ne, der mal zuerst. Vielleicht hat man den Heinrich sein letzter Wille in der Küche und dann Linoleum findet. Und da sieht man, dass ein anderer Alleinerbe ist, dann kann man das Ding doch wenigstens noch verschwinden lassen. Weil dadurch diese gesetzliche Erbfolge, also irgendwie, weiß ich auch nicht, ne? Dass man da doch noch wenigstens selber auch noch wieder mit eingerenkt wird. Naja, jedenfalls diese ganze Pietät, die wollen wir uns nicht durch den Lappen gehen lassen. Nun, bei Urlaub zu Haus, da soll man ja sein Hobby pflegen, wie es immer heißt, Taubenstall ausmisten, Fernseh gucken, bisschen Laubsäge arbeiten. Aber leider ging das wegen unserer Mama nicht. Dauernd soll ich sie abtrocknen helfen, Johannisbeeren einkochen, eben mal schnell beim Konsum, weil sie Essig vergessen hätte. Und dann hat sie mich anfangs 3-mal am Tag bei Onkel Heinrich geschickt für zum Nachgucken. Auch ob er vielleicht noch was brauchen täte, so frische Brötchen holen, das Radio dichter am Bett dran, dann noch diese Feierabendklänge, Willi Schneider, dem Mann müsste noch mal 20 sein. Auch der Herbst hat seine schönen Tage. Diese Melodien, da er noch ein bisschen was von hätte. Aber wie ich mal hinkam für nur seinen Aschbecher zum Auskippen, da wurde er vielleicht wütend, richtig fuchtig, hat er mich angeschnauzt. Könnt ihr mich denn jetzt nicht wenigstens endlich einmal in Ruhe lassen? Ihr werdet doch noch abwarten können, bis dass ich da... Ich sag ja gerne, Onkel Heinrich. Wir warten. Lass dir ruhig Zeit. Da hat er mich rausgeschmissen. Und gab schwer Knies zu Haus. Und merkte ich dann oft auf die Tour mit diesem Hobbyurlaub nichts geraten würde. Nun tue ich ja aber auch gerne basteln. Und da kam der Willi Schwinkowski auf einen Trichter. Der sagte auch, du noch ein Urlaubstag zu Hause und ich hau meine alte Bratpfanne über den Kopf. Und meiner, wo wir beide doch so richtige Do-it-yourself-Hirsche wären, zu Hause alles selber machen, nicht anstreichen, tapezieren, elektrisch, könnten wir doch ruhig aus Spaß mal so ein bisschen auf Kundschaft gehen, hätten wir unseren Hobby am Laufen und kriegen sogar noch Mäuse für. Schwarz natürlich. Jetzt alle Morgen wäre eine Annonce in Stadtanzeiger unter Verschiedenes, Reparaturen aller Art, Umzüge, Renovierungen, schnellstens. Denn die Telefonnummer von der Trinkhalle und meine Willi im Haus. Ach, und da fing vielleicht das Telefon am Bimmeln, als ob wir was verschenken wollen. Ich meine, das waren auch nicht alles seriöse Angebote, sondern manchmal richtige Frechheiten bei. Eine Frau zum Beispiel hatte eine Verstopfung im Knie von ihrem Ausguss. Ja, 3 Tage schon, alle Klempners wäre sie durch, keiner wäre gekommen. Und ich sag, ja und? Wer weiß, was Sie da drin gekippt haben? Soll ich vielleicht mit dem Finger in Ihren Knie rumstochern? Hinterher habe ich, wer weiß, was in der Hand. Ich sag, so eine Drecksarbeit tut mir doch noch nicht mal unserer Mama zumuten. Da geht die mit der Haarnadel bei. Oder mit dem Häkelhaken, denn hat sich das. Ne, ehrlich, aber an so Sachen kann man doch sehen, was heutzutage ein Handwerker für Schweinereien angeboten werden. Und nun hatten wir ja, Gott sei Dank, hatten wir eine freie Auswahl und haben wir uns eine Dame zum Tapzieren genommen. Alleinstehend, das sind die dankbarste Objekte. Und war vorher genau ausgemacht, 12 Mark pro Mann und Stunde, denn Fahrgeld, Frühstück, Trinkgeld und Material extra. Und zwar sollten wir ihren Flur neu machen und Garderobehaken umsetzen. Ja, jetzt also, anderen Morgen wir hin, hat sie schon schön Kaffee heiß, frische Brötchen bei, 9:30 waren wir fertig mit Frühstück. Und da fing die an und wurde auf einmal ganz kribbelig, richtig nervös, guckt sie immer nach der Uhr, das fiel den Willi auch auf. Fuhr extra, haben Sie noch was vor heute? Nee, nee, meinte sie ganz erschrocken, sie wäre nur für uns da. Und da fing der Willi am Erzählen, weil der hat ja sowas schon öfter mal gemacht. Und er sagte, er hätte mal eine Dame gehabt mit einem Zeitfimmel. Und jetzt wollte er sich da wohl irgendwie die Fensterrahmen begucken, weil er die neu streichen sollte. Aber er sagt, nicht ein Fenster hätte er in Ruhe begucken können. Dauernd wäre die Alte am Quaken gewesen. Jetzt ist schon 1:30, ist schon 2:30. Sie hören Sie mal, ist schon 4:30. Also er sagt, die hätte ihn so verrückt gemacht mit ihrem Geschrei, dass er die Arbeit nach 3 Tagen aufgegeben hätte. Nee, meinte unsere, nee, sie guckt ja nur nach der Uhr, weil sie noch zum Doktor müsste. Und wenn sie jetzt gleich loslief, könnte sie uns ja gar nicht sagen, wie sie es gerne hätte. Ich sag, ja, da warten wir eben, bis sie zurück sind. Die Gesundheit geht vor. Und er ging es auch wirklich schlecht, seufzte sie so tief, wie sie den Mantel anzog. Ich sag noch, wenn sie sowieso loslaufen, könnten sie eigentlich auch ein paar Zaretten mitbringen. Ja, weil wenn wir selber gehen in der Arbeitszeit, geht das ja auf ihre Stunden. Wir wollen ja hier nicht unnötig Kosten machen. Naja, mittags war sie zurück, hat sie Essen gekocht. Ich meine, für ein Urlaubsessen war da nichts Tolles. Aber die Frau hatte so eine gemütliche Küche und da ging das denn noch. Da haben wir noch ein Püllchen Bier getrunken und dann haben wir ausgemessen, den Flur, für das wir wussten, wie viel Tapete wir anderen Morgen kaufen wollen. Oh, jetzt fragt sie wieder ganz unruhig, ob wir denn auch hinkämen mit der Zeit. Aber da hat der Willi die getröstet. Der sagt, wir halten uns streng an den Vorschriften. 4:30 ist bei uns Feierabend. Ja, sonst war angenehm arbeiten. Sie, wir haben sogar unseren Spaß gekriegt. Nächste Vormittag zum Beispiel, bevor dass wir die Farbe abwaschen wollten, haben wir erstmal die 3 Löcher in der Wand gebohrt für den Garderobehaken. Ich hatte meine Bohrmaschine mit bei, wie die ja Bohrer drin und ab geht die Post, da lacht das Bastlerherz. Ja, jetzt, ich war gerade beim 3. Loch, noch nicht 3 Zentimeter drin, auf einmal platscht mir das im Gesicht. Ich den Bohrer aus beiseite gesprungen, der Willi war schon in Deckung gegangen. So ein Strahl. Um Himmels Willen, schreit die Kundin, was ist das dann? Ich sag, 3-mal dürfen Sie raten, das ist eine Wasserleitung. Neptuns Gruß, wie man so sagt. Ja, das konnte die Frau überhaupt nicht begreifen. Aber da hat der Willi ihr das genau erklärt. Und zwar, ne, ehrlich, also das liegt ja bei uns an den Wasserturm, weil der... Augenblick, also weil der höher ist wie die höchste Wohnungen, oben auf der Bismarckhöhe steht er ja bei uns, und macht jetzt einen Druck auf alle Haushaltungen mit dieser Kommunion der Röhren, wenn Sie schon mal von gehört haben. Ja. Aber ich meine, in so einem Notfall, da nützt die ganze physikalische Wissenschaft ein Käse. Und deshalb sage ich auch für die Dame, ob sie das jetzt begreifen oder nicht. Besser wäre jedenfalls, sie täten einen Eimer holen. Oh, da hat die sie aber als bewährt, als Kundin. Sie, das haben wir richtig bewundert, wie die da hin und her gepäst ist, wie so ein Affe. dauernde volle Eimer im Klo rein, ne? Schön nachgespült. Also die hatte eine Ausdauer. Aber wie uns jetzt langsam das Wasser in die Schuhe kam, meinte der Willi auch, ja, eine Dauerlösung wäre das wohl nicht. Außerdem kamen die Nachbarn von unten, bumsen gegen die Tür. Ich hatte gar nichts zu tun, habe ich offen gemacht. Aber statt dass die jetzt behilflich gewesen wären in so einer Katastrophe, im Gegenteil, die standen die Frau noch im Weg, waren am Rummeckern, am Schimpfen, also richtige Frechheiten, sagten die für diese tragende Dame. Aber statt dass einer mal auf die Idee gekommen wäre, im Keller einen Haupthahn abzudrehen, Junge, Junge, du, na ehrlich, also wenn ich nicht schließlich selber runtergegangen wäre, hätte das vielleicht heute noch laufen. Naja, aber jetzt das ganze Haus ohne Wasser, war die Leute auch wieder nicht recht. Und zwar die, die über den Rohrbruch wohnten. Ehrlich, sie können heutzutage als Handwerker machen, was sie wollen, gemeckert wird immer. Kam erst so eine ganz giftige angewackelt und dreht den Hahn wieder offen. Für ihre Miete könnte sie verlangen, dass auch Wasser aus der Leitung käme. Ich denke, kamen die anderen runtergeschossen, wollten wieder zudrehen. Die hielt den Hahn fest. Im Nu war eine Rollerei im Gange, da ich extra wieder nach oben gelaufen bin, für den Willi zu holen. Ich sag, Mensch, Willi, komm runter, das ist schöner, wie ein Ketscher zählt. Naja, aber durch das viele Wasser konnten wir ja nur den Tag nichts mehr arbeiten. Dann kam der Klempner nicht, wie er endlich da war, hat er vielleicht ein Loch in der Wand gestemmt, die Kundin weinte richtig, wie Riffifi, als ob der Tresor von hinten offen machen wollte. Ich sag auch gleich, ich sag, ob wir das Ding aber mit Gips wieder am Hals kriegen. Ich weiß es nicht, besser wäre jedenfalls ein Maurer kämen. Richtig mit Speise und Zement. Aber da wollte sie nichts von wissen. Nee, sagt sie, noch ein Handwerker wäre hier zu viel. Bitte, aber wer hat recht behalten? Ich. Wir hatten die Tapete kaum drauf, die war noch nicht ganz trocken. Platsch, kam uns das ganze Zeug wieder entgegen. Aber wir haben das dann doch noch hingekriegt. Also da sehen Sie heute nichts mehr von. Wir haben hier nämlich diese Garderobehaken, die haben wir hier ausgeredet. Und an die Stelle einen Schrank. Und auch die eine Bahn, wo wir das Muster um den Kopf geklebt haben. Aus Versehen natürlich. Ich frage noch, wie mir das auffiel. Ja, sollen wir das nur extra nochmal machen? Nee, nee, sagt sie, wäre alles wunderschön. Und war sie uns auch richtig dankbar. Aber enttäuschend, sie war dann noch Trinkgeld. Die 10 Mark pro Mann und wir waren 14 Tage da gewesen. Aber der Willi wollte dann erst auch nicht auf sich sitzen lassen. Der sagt, was denkt sie denn? Ich bin doch kein Italiener. Ich sag, komm, ich sag, sei ruhig, sei friedlich. Die ist alleinstehend. Vielleicht kennt sie das Sätze nicht. Und dann sind wir doch so abgezogen. Aber mir hat das so prima gefallen. Ich glaube, nächsten Sommer mache ich wieder so. Weil verreisen können, werden wir ja auch im nächsten Jahr nicht können, wegen Onkel Heinrich. Ja, durch unser Fürsorge, da hat er so eine Wut gekriegt, dass der aus Schikane ist der Mann wieder gesund geworden. Ich meine, er hustet noch ein bisschen, aber da gebe ich keine 5 Pfennig für. Wie und vor, dass nicht raus ist, was aus dem Grundstück in Sauerland wird. Ja, da findet doch unsere Mama selbst in Spanien keine Ruhe. Ehrlich.